Wagen kam auf der Reise nach Manhattan, auf der Reise nach Manhattan. Da brüllt der Herr, hinaus mit dir, was willst du, schmutziger Nigger, hier bei unseren weißen Manschetten, bei unseren weißen Manschetten. Und sie packten ihn an Kragen und sie warfen ihn vom Wagen und machten so ihm klar, dass die Herrschaft mit der älteren Haut Amerika für sich gebaut und auch die schöne Bahn. Darum gibt es eine Abteilung für weiße Gentlemen. Darum gibt es eine Abteilung für schwarze Gentlemen. Bei der Railroad, bei der Railroad, mein Junge, merkt es dir. Darum gibt es eine Abteilung, mein Junge, merkt es dir. Als Nicker Chip bei der Jazzband war, war seine Bar die schönste Bar zwischen Frisco und Manhattan, zwischen Frisco und Manhattan. Da soffen sie mächtig, die mächtigen Herren, und hörten die traurigen Lieder so gern und bekotzten die weißen Manschetten, und bekotzten die weißen Manschetten. Und sie soffen wie die Tiere und sie kröten wie die Stiere die Moonlight-Melodie. Alle waren von Whisky und Songs wie behext und hörten nicht auf den neuen Text, den Jim gemacht für sie. Warum gibt es eine Abteilung für weiße Gentlemen? Warum gibt es eine Abteilung für schwarze Gentlemen? Bei der Railroad, bei der Railroad, ihr Herren, sagt es mir. Warum gibt es eine Abteilung, ihr Herren, sagt es mir. Dann kam die Zeit der Depression und mancher kriegte den letzten Lohn zwischen Frisco und Manhattan, zwischen Frisco und Manhattan. Jim zog nach Texas, da brüllten sie, eine Lady hat er geküsst, das Vieh, und warfen ihn dreifach in Ketten, und warfen ihn dreifach in Ketten. Doch bevor sie ihn erhängen mit biblischen Gesängen, befragt den Pfarrer Jim, ob die Herrschaft mit der helleren Haut am Ende auch den Himmel gebaut. Denn ach, das wäre schlimm. Sicher gibt's dort auch eine Abteilung für weiße Gentlemen. Sicher gibt's dort auch eine Abteilung für schwarze Gentlemen. Bei der Railroad, bei der Railroad, die zum Paradies führt. Sicher gibt's dort auch eine Abteilung bei der Railroad, die zum Paradies führt.